طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل الله بامه سبام هاتسين قدس زيجن وتهيل زين أفن زين بروفيت محمد وأف أل دينين دي إن زين فوستابفن تريتن بس أن دم تاك أن دم niemand für die Sünde einer anderen Person aufkommen kann. Wir sind, wie auch letzte Woche, immer noch bei Surat al-Baqarah, die zweite Surat des Koran, übersetzt die Kuh. Und die heutigen Verse, die wir, bei denen wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er uns vom Verständnis vom Koran eröffnet, sind die Verse 25 und folgende. Und verkünde denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden, durcheilt von Bächen, jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden, doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Und darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen und ewig werden sie darin bleiben. Dann sagt Allah, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Was nur diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit recht, doch lässt er damit nur die Frevler in die Irre gehen, die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat, dass es verbunden werden soll, und auf der Erde Unheil stiften, das sind die Verlierer. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns Gleichnisse gegeben hat und uns das üble Ende der ungläubigen Menschen mitgeteilt hat, gibt er uns jetzt die frohe Botschaft des Paradieses für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, als Ausgleich. Denn man findet im Koran sehr, sehr oft den Ausgleich von, dass Allah einem etwas schmackhaft machen möchte und dem Ausgleich davon, dass Allah androht. Diese Gleichgewichtung gibt es im Koran sehr, sehr oft. Zum Beispiel auch, er vergibt, wem er will und bestraft, wen er will. Er spricht, was diejenigen erhalten, die glauben, gute Werke tun, dann sagt er eben, was diejenigen, die ungläubig sind, für eine Strafe erwartet. Und manchmal auch umgekehrt. Manchmal beginnt er mit denjenigen, was die Strafe der Ungläubigen ist, und dann sagt er im Gegenzug, was die Strafe der oder was die Belohnung der Gläubigen ist. Was rufen? Und er sagt: Verkünde denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden. Die glauben und rechtschaffene Werke tun, der Glaube hier, Al-Ikhlas, der Ikhlas, die Aufrichtigkeit in der Religion, das ist der entscheidende Teil. Denn keine Tat wird von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen, wenn sie nicht für ihn gemacht worden ist. Das nennt man Ikhlas. Und rechtschaffene Werke tun, hier ist der Beleg dafür oder die Antwort auf diejenigen Menschen, die gesagt haben, dass man das Glaube alleine reicht. Oder die Mehrheit der Atheisten und der nicht religiösen Menschen, die sagen, man muss nur gute Werke tun, dann ist man gerettet. Das ist alles Quatsch. Bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es andere Maßstäbe. Die Maßstäbe bei Allah subhanahu wa ta'ala sind festgelegt. Wenn du ins Paradies kommen willst, musst du glauben und gute Werke tun. Musst du beides machen. Also, وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Und bei den rechtschaffenen Werken, was sind rechtschaffene Werke? Rechtschaffene Werke erkennen wir daran, genau wie der Prophet s.a.w. sie vorgelebt hat oder vorgemacht hat. Eine rechtschaffene Tat ist das, was Allah und sein Gesandter mögen. Oder was Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat oder sein Gesandter angeordnet hat. Und da brauchen wir bei den rechtschaffenen Werken Mutaba'ah, das heißt Nachmachen, absolutes Nachmachen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als gute Werke zu tun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten geschickt, um uns zu zeigen, was die guten Werke sind, die Allah sehen möchte. Und umso gefährlicher ist es, in diesem Bereich der guten Werke, etwas zu erfinden oder Neues zu erdichten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Das heißt, derjenige, der eine Tat macht, die nicht im Einklang ist mit dem, was wir tun, ja, die wird zurückgeworfen, die wird verworfen. Die wird verworfen. Deswegen in den Gottesdiensten oder in den guten Taten, die guten Taten selbst, was mag Allah, was mag er nicht, das können wir nur wissen, indem wir das überliefert bekommen von seinen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, beziehungsweise über die authentischen Hadithe. Wenn jemand etwas Neues erfindet in den Gottesdiensten, dann sagt er entweder aus, dass sein Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nicht alles übermittelt hat, oder er sagt aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht alles gesagt hat, was er gerne hat, was er gerne mag an guten Taten. Deswegen ist es gefährlich, im Bereich der Gottesdienste, in den Ibadat, irgendwas zu erfinden. Weil man sagt praktisch, dass die Religion nicht vollständig ist. Und man muss noch etwas dazu tun, obwohl Allah eben sagte in Surat al-Ma'idah, dass er unsere Religion vollendet hat. Die ist vollendet. Ja. Allah hat uns schon mitgeteilt, was er mag und was er nicht mag. Dass ihnen Gärten zuteil werden, das als ihr eigenes Eigentum, und Gärten ist, steht im Plural, mehr als ein Garten. Und das Wort Garten im Arabisch, Jannah, bedeutet etwas Überschattendes. Denn Tujanni oder Yujanni bedeutet Yudhil auf Arabisch, überschatten. Und warum, die Gelehrten sagen, warum heißt das Paradies eben Jannah? Weil derjenige, der darin läuft, von den Schatten der Bäume überschattet wird. Und es sind, wie gesagt, mehr als ein Garten. Es sind Gärten. Durchallt von Bächen. Es heißt, dass die Bäche, wie es auch wortwörtlich heißt, unterhalb derer Flüsse strömen, unterhalb dieser Wohnungen fließen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie gewaltig dieser Garten ist. Und diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, diesen werden diese Sache zuteil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns einen Maßstab gegeben, damit wir sehen können, ob wir in unserem Glauben stark sind oder nicht. Und er sagt: "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Es gibt drei Eigenschaften, wenn sie sich in einem befinden, dann schmeckt man die Süßigkeit des Glaubens. Dann wird einem der Glaube schmackhaft. Und man freut sich, ein gläubiger Mensch zu sein. Er sagte, man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Die erste Eigenschaft ist, dass man einen Menschen, wenn man ihn mag, nur deswegen mag, weil man ihn für Allah mag. Das heißt, in anderen Worten, wir mögen an den Mitmenschen, wenn wir sie mögen, mögen wir sie nur deswegen, weil sie bestimmte Sachen tun, die Allah mag. Ja? Deswegen. Wenn jemand zum Beispiel von einem Menschen hört, dass er betet und fastet und aufrichtig ist in der Religion und nicht lügt und mag ihn deswegen, das ist eine Eigenschaft von diesen drei Eigenschaften. Wenn man jemanden mag, weil man von ihm abhängig ist, das ist dann nicht damit gemeint. Die zweite Sache, أن يكون الله ورسوله أحب مما إليه مما سواهما. Das heißt, dass Allah und sein Gesandter dieser Person lieber sind als jeder andere außer diesen beiden. Und was heißt es, dass er lieber ist? Das heißt eben, dass man alles, was sie sagen, wenn man sagt, sie sagen, dann heißt nicht, dass man Allah und sein Gesandter auf die gleiche Stufe, sondern wir behandeln das so, weil Allah sagt im Koran, man yuti'u ar-rasul faqad ata'a Allah. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Denn der Gesandte spricht nur das, was ihm übermittelt worden ist. Das ist alles. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehorchen dem Gesandten, das heißt, wir gehorchen Allah. Aber in Wirklichkeit, der Gesandte macht keine eigenen Gesetze. Und der Gesandte ist eben ein Gesandter, mit einer Botschaft kommt er. Und deswegen, was bedeutet das also, dass man Allah und seinen Gesandten lieber mag als alles anderen? Eben, dass man das, was sie sagen, höher stuft als alles andere. Wenn es zum Beispiel einen Widerspruch gibt zwischen, wenn Allah und sein Gesandter befehlen, dass man irgendwas tun soll, was halal ist, oder sie verbieten einem, was haram ist, Und es steht aber im Konflikt mit irgendeiner Sache in Dunya. Und das gibt es sehr, sehr, sehr, sehr, sehr oft, dass der Mensch in Dunya irgendetwas tun möchte, weil er darin Vorteile sieht. Aber er weiß, dass in der Religion ist es eigentlich verboten. Zum Beispiel, sagen wir mal, jemand möchte ein Haus bauen und möchte einen Kredit leihen. Er sieht, die Vorteile daraus sind, dass er ein Haus dann hat. Aber gleichzeitig gibt es ein Verbot, dass man Zinsen nimmt von der Bank oder von irgendwelchen anderen Menschen. Und wenn man jetzt das Gebot Allahs darüber stellt, dann mag man Allah und seinen Gesandten lieber als das Leben. Die dritte Sache ist, wenn man keiner ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. Das bedeutet, dass es einem lieber wäre, ins Feuer geworfen zu werden und verbrennen, als dass man zum Unglauben zurückkehrt, nachdem Allah einem davon gerettet hat. Das ist die dritte Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Vers, jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Und da heißt es in einer Auslegung, eben im Tafsir, das ist eben, was mit zuvor gemeint ist, im Diesseits. Haben sie auch diese Früchte erhalten und sie sehen ähnlich aus, aber sie schmecken ganz anders und sie sehen doch nicht ganz genauso aus. Ja? Der Geschmack ist anders, die Größe ist anders und Allah weiß, was alles anders ist. Denn es ist überliefert über Ibn Abbas, radiallahu anhu, dass er sagte, ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. Nichts im Paradies, nichts was es im Diesseits gibt, gibt es im Paradies außer den Namen davon. Bäume gibt es, Pesche gibt es, Häuser gibt es, Frauen gibt es. Aber das alles ist nicht das gleiche wie im Diesseits. Und das heißt auch in einer anderen Auslegung, was wir zuvor, das heißt am Anfang bekommen haben. Am Anfang haben sie bestimmte Früchte bekommen, dann bekommen sie nach einer bestimmten Zeit andere Früchte, die so ähnlich sind, aber die viel, viel besser schmecken und so weiter und so weiter. Dort dann. Dort. Ja, dort, ja. Ja, nicht hier. Das heißt ja auch in einer Überlieferung, aber ich weiß nicht, wo die steht und wie authentisch sie ist, dass jedes Mal, wenn man aus dem Haus rausgeht und wieder zurückkommt, empfängt einen seine Frau und sagt, du hast ja wieder an Schönheit zugenommen. Jedes Mal. Und umgekehrt natürlich auch. Die Frauen sagt man zu ihnen dann auch, sie haben an Schönheit zugenommen. Und Allah gibt einem, was man wünscht. Und dann sagt er als weitere frohe Botschaft und als Ansporn, dass man ins Paradies kommen möchte. Und darin haben sie, also im Paradies, in diesen Gärten, darin haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen. Erstmal gereinigte Gattinnen, gemeint vollkommen gereinigt von allen Schmutz. Sei es von dem großen Stuhlgang oder von dem kleinen Stuhlgang oder sei es von der Menstruation oder vom Wochenbett. All diese Sachen sind diese Frauen im Paradies gereinigt davon. Sie haben diese Sachen nicht. Es gibt also keine Phasen der Menstruation, wo man mit ihnen nicht verkehren darf. Sowas gibt es alles nicht. Und der Gelehrte sagte auch, dass, weil das natürlich sprachlich gesehen Gatte oder Gattin heißt Zawj. Das Wort Zawjah gibt es eigentlich im Arabischen ursprünglich gar nicht. Sondern der Zawj des Mannes ist seine Frau. Der Zawj der Frau ist der Mann. Ist eigentlich ein Begriff wie das Gegenüberstück oder das Gegenstück oder der Gatte, die Gattin eben. Das ist damit gemeint, Zawj. Ja? Das ist ein Teil des, ein Zawj ist ein Teil des anderen einfach. Ein Zawj ist ein Teil des anderen. Und deswegen sagt der Gelehrte, dass ebenfalls auch Frauen vollkommen gereinigte Männer haben werden. Denn der Begriff Zawj gilt für Männer und für Frauen. Aber Mutahara, gereinigt eben, steht hier im weiblichen Plural, weil es um die Menstruation und um das Wochenbett und diese Dinge geht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, und ewig werden sie darin bleiben. Al-Khulde auf Arabisch bedeutet entweder, dass man sehr, sehr lange drin bleibt oder dass man ewig drin bleibt. Und bei den Paradiesbewohnern gemeint, dass sie ewig darin bleiben werden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es in anderen Versen klar gemacht, dass sie nicht mehr da rauskommen werden. Und das heißt nämlich auch im im Hadith, dass يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل النار لا موت ولا ويا أهل الجنة لا موت كل هو خالد فيما هو فيه. Der Hadith bei Bukhari Muslim, und heißt, die Paradiesbewohner werden ins Paradies eingehen und die Höllenbewohner werden in die Hölle eingehen, und dann wird ein Muadzin zwischen diesen beiden stehen und ausrufen: O Bewohner der Hölle, es gibt keinen Tod, und O Bewohner des Paradieses, es gibt keinen Tod, jeder bleibt in dem drin, wo er drin ist. Und es ist in einem anderen Hadith von Ibn Mas'ud überliefert bei At-Tabari und Al-Hakim. Al-Hakim hat gesagt, das Hadith ist sahih, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنوا ولكن جعل لهم الأبد. Das heißt, wenn zu den Höllenbewohnern gesagt würde, ihr bleibt so lange in der Hölle, so viele Steine es in diesseits gibt, so lange. Also angenommen Jahre oder Tage, so viele Steine gibt es, in dieser gleichen Anzahl bleibt ihr Tage oder Jahre in der Hölle. Dann würden die Bewohner der Hölle sich freuen. Und wenn zu den Paradiesbewohnern das Gleiche gesagt werden würde, dann würden sie traurig werden. Walakin, heißt im Hadith, aber für beide ist die Ewigkeit bestimmt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im folgenden Vers: Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder mit etwas darüber hinaus zu prägen. Und in einem Hadith heißt es, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch schamvoll ist. Ist eine Eigenschaft von ihm, eine Sifa. Und zwar heißt es im Hadith: Inna Allah hayyun karim yastahi an yarfi'a ilayhi 'abduhu kaffayhi sa'ilan da'iyan ya rabb fayaruddahuma sufra. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist schamvoll und großzügig. Er schämt sich, dass sein Diener zu ihm seine Hände hochstreckt und ihm etwas bittet und sagt: O Herr, also gib mir, O Herr, gib mir. Und dann, dass die Hände des Dieners zurückgehen, runtergehen, ohne dass er irgendwas reingelegt hat. Das bedeutet, فَيَرُدَّهُمَا صُفْرًا. Und gemeint ist damit derjenige, der die Voraussetzung erfüllt hat des Duas. Denn Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar im Koran und auch der Prophet in der Sunna, dass nicht jeder Mensch unbedingt sein Gebet erhört werden muss. Denn man muss erstmal die eigenen Bedingungen erfüllen. Und der Prophet hat uns Sachen erwähnt im Koran, in der Sunna, die, wenn wir sie tun, sind sie ein Hindernis oder können sie ein Hindernis sein, dass das Gebet nicht erhört wird. Und wie wir wissen, gehört dazu eben das verbotene Essen und das verbotene Trinken, dass man das zu sich nimmt. Dieser Vers hat einen Offenbarungsgrund. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis auch nur mit einer Mücke oder um etwas darüber hinaus zu prägen? Weil vielleicht noch eine Sache, ja, zu dem Paradies. Und zwar ist überliefert worden in einem Hadith, dass die Menschen im Alter von 33 Jahren ins Paradies eintreten werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nämlich, also als Antwort, gesagt, dass er sich nicht schämt, ein Gleichnis mit, auch nur mit einer Mücke oder mit etwas hinaus zu prägen, weil die Mekka oder die Medinenser, besser gesagt, nachdem sie diese Gleichnisse gehört haben vom Feuer und vom Wasser, dieses feurige und wässrige Gleichnis, als sie es gehört haben, und auch das Gleichnis von Surat al-Hajj, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Gleichnis bringt, das Gleichnis einer Mücke. Er sagt ja im Surat al-Hajj, ganz am Ende von Surat al-Hajj, O ihr Menschen, ein Gleichnis wird euch angeführt, so hört drauf, gewiss diejenigen, die ihr anstatt Allahs anruft, werden nicht einmal eine Fliege erschaffen können, auch wenn sie sich dafür zusammentäten. Und wenn die Fliege ihnen etwas raubte, könnten sie es ihr nicht entreißen. Schwach ist ihr derjenige, der ersucht und derjenige, der ersucht wird. Und dieses Gleichnis und das Gleichnis vom das vorige Gleichnis und das wässrige Gleichnis haben die Nicht-Muslime ins Lächerliche gezogen, haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist weit erhaben darüber, dass er uns Gleichnisse von Mücken und Wasser bringt und Feuer. Und dann sagt Allah eben als Antwort, er schämt sich nicht, so etwas zu tun. Denn für Allah subhanahu wa ta'ala, für ihn alles sind seine Diener. Es gibt keinen Grund für ihn, ein Gleichnis eines Menschen nur bringen zu dürfen oder eines Engels, sondern alles sind seine Diener, alles läuft unter seinem Befehl. Er hat über alle gleich viel Macht, nämlich die vollkommene Macht. Dieser Vers kann man aber auch wie folgt lesen, also man liest es im Allgemeinen, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا Das heißt, Allah schämt sich nicht, überhaupt irgendein Gleichnis zu prägen, irgendeins. Und dann sei es بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا Sei es eine Mücke oder etwas darüber hinaus. Und über etwas darüber hinaus hat der Kisai gesagt, einer der berühmten Gelehrten der arabischen Sprache, bedeutet hier, und Allah weiß natürlich am besten, darüber hinaus eine Kleinigkeit. Ja, nicht an Größe. Sondern eine Kleinigkeit, noch kleiner als eine Mücke, würde Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht schämen, so etwas zu machen. Also ein Gleichnis zu prägen. Das wäre die eine Möglichkeit, diesen Vers zu lesen. Die andere Möglichkeit, diesen Vers zu lesen, wäre إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا Also Allah schämt sich nicht, ein Gleichnis zu prägen. Und dann مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا Als Frage. Was ist schon eine Mücke und was darüber hinaus ist? Für ihn gar nichts. Ja. Diese beiden Möglichkeiten kann man im Arabischen lesen, wenn man richtig betont und stehen bleibt. Und der Grundsatz ist, solange es nicht eine falsche Aussage bringt, kann man beide Sachen verstehen und beide Sachen so lesen. Es gibt die gleiche, diese Art von stehen bleibt, weiterlesen, es gibt es mehrmals im Koran, zum Beispiel die Stelle in Surat al-Nisa, وَبِكُفْرِهِمْ وبقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم also die übersetzt ich übersetze es jetzt in zwei Versionen das ist ja die Sache die eine Version die bekanntere unter den Menschen nehme ich mal an ist und wegen ihrer Ermordung und wegen ihrer Aussage wir haben den Messias, den Isa, den Sohn der Maria, umgebracht, den Gesandten Allahs. Und die andere Aussage, und dann heißt es, und sie haben ihn weder umgebracht, noch haben sie ihn gekreuzigt, sondern es wurde ihnen nur vorgetäuscht. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, das heißt praktisch, die Kuffar sagen, wir haben den Messias, wir haben Isa, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs umgebracht. Was heißt das? Das heißt, sie ziehen es ins Lächerliche. Sie erkennen ja gar nicht an, dass er der Gesandte Allahs ist, die Juden, sie erkennen ja gar nicht an. Sie haben ja trotzdem, aber obwohl sie ihn nicht umgebracht haben, behaupten sie ihn umgebracht zu haben und das reicht als Sünde. Das reicht als Sünde, denn wir wissen ja, dass die Juden versucht haben, viele Propheten umzubringen, sogar unsere eigenen Propheten haben sie versucht umzubringen. Und die andere Möglichkeit zu übersetzen wäre, وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا Das heißt also, und wegen ihrer Aussage, wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, umgebracht. Punkt. Und dann ist Rasulullah von Allahs Aussage. Das heißt, meint ihr etwa den Gesandten Allahs, Rasulullah? Und dann sagt Allah, sie haben ihn weder umgebracht, noch haben sie ihn gekreuzigt. Ja? Und das ist hier auch eine Möglichkeit, beides daraus zu verstehen. War das klar, deutlich? Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was nur diejenigen angeht, die glauben, so wissen sie, dass die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Diejenigen, die Wissen haben und erkennen, dass die Wahrheit von ihrem Herrn, die wissen es. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig sind, und das ist allgemein gehalten, weder Subhanallah, wieder allgemein, es geht nicht nur um diejenigen, die jetzt dieses Gleichnis ins Lächerliche gezogen haben, diese Gleichnis ins Lächerliche gezogen haben, sondern es geht auch um allgemein um alle Ungläubigen. Ja. Was diejenigen aber, die ungläubig sind, so sagen sie, was will denn Allah damit als Gleichnis? Was will er denn damit sagen? Sie denken ja gar nicht darüber nach, über den Koran. Und leider auch viele Muslime denken nicht über die Gleichnisse nach dem Koran. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort auf diese Frage, er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet viele damit recht. Das Gleichnis ist also dafür da, um zu klären und tatsächlich Leute in die Irre zu leiten, die in die Irre geleitet werden sollen, und Leute recht zu leiten, damit sie verstehen und Allahs Aussage verstehen. Und manche Leute haben gesagt, dass diese Aussage, er lässt damit viele in die Irre gehen und leitet damit viele recht von den Ungläubigen sind, aber das stimmt nicht, weil die Ungläubigen erkennen ja nicht an, dass es im Koran Rechtleitung gibt. Doch er lässt damit nur die Freveler in die Irre gehen, so seien wir davor gewarnt, davor zu freveln. Denn wir auch merken, ist es so, dass wenn die Nichtmuslime den Islam angreifen wollen oder die Muslime, dann machen sie einfach Folgendes. Sie bringen das Volk dazu, Freveler zu werden. Also Fisq, Fasiq, dass sie Freveler werden. Denn wenn man einmal in den Freveln, in den Sünden versunken ist und ertrunken ist, kommt man sehr, sehr schwer wieder raus. Und was machen sie dann daraus? Sie machen eben Sachen wie, redet schlecht über die Gelehrten. Also Sachen wie, dieser Gelehrte, der hat einen diesen Fehler gemacht, das ist kein Gelehrter. Der hat ein Aqida-Problem. Ja, deswegen nehmen wir von ihm gar nichts mehr an. Ja. Oder zum Beispiel die Frauen, dieses total komplette Verschleiern, auch noch Gesicht, das ist doch Mittelalter. Doch Mittelalter, ja. Solche Gedanken bringen sie in die Köpfe der Leute rein, obwohl diese Gesetze klar und deutlich im Koran, das Sunna, ausführlich dargelegt sind. Sie wollen praktisch uns einen, wie sagt man, unterläufig, unterbewusst unsere Gedanken beeinflussen. Und wenn man dann schon so eine Ansicht hat, dass die Gelehrten, wenn man über die Gelehrten schlecht denkt, die Belieferer der Religion sind, dann zerstört man die ganze Religion an sich. Im Grunde genommen zerstört man seine eigene Religion, keine Frage. Aber die Gelehrten sind diejenigen. Es gibt Leute, die haben auch kein Vertrauen mehr an diese Menschen. Es gibt Leute, die, sobald sie jemanden sehen, der einen Bart hat, dann haben sie, empfinden sie schon einen Hass gegen diese Menschen. Das gibt es schon. Ja? Und davon gibt es genug. Oder eben, dass sie die Menschen dazu bringen, die Muslime einzuteilen, ohne Grund. Es gibt Gründe, wo man Menschen einteilen kann, wie zum Beispiel im Fiqh gibt es Schulen, das ist eine logische Einteilung. Aber es gibt auch oder die Einteilung von Sekten im Islam, das ist eine logische Einteilung. Die ist zwanghaft, weil die Menschen verschiedenen Glauben haben. Aber so Einteilungen wie extreme Muslime, weniger extreme Muslime, offene Muslime, zuhende Muslime und so ein Quatsch, das ist alles eine Einteilung, um die Muslime zu spalten, sonst gar nichts. Und es reicht schon, jeder weiß das, es reicht schon, wenn man unter seinen Freunden ist. Und dann, man kennt irgendeine andere Gemeinschaft nicht, eine andere Moschee nicht. Und dann sagt einer zu einem, sagt ihm, passt auf, die dort hinten, das sind alles, die sind sehr extrem. Dann hat man schon den ersten Eindruck erhalten. Oder man hört von ihnen, die nehmen die Sünder nicht so ernst. Dann hat man schon innere Abneigung, man wird wahrscheinlich nicht einmal dahin gehen in die Moschee, um zu gucken, was sie überhaupt sagen. Ja, wenn man dann, es gibt eine schöne Erzählung, ich weiß nicht, ob ihr Ahmad Didat kennt. Möge Allah ihn belohnen für das, was er für den Islam und die Muslime getan hat. In einer Podiumsdiskussion, da kam einer, der zum Islam konvertiert ist, ein Amerikaner, und hat gesprochen darüber, dass als er Christ war, ich glaube, er war Protestant, hat er so viel Schlechtes gehört über Ahmad Didat und dass er aggressiv ist. Und dass er das Christentum, dass er die Christen verletzt in ihrem Glauben und lügt und so weiter, bis er einfach gesagt hat, Moment mal, ich will mit diesem Mann reden direkt. Er hat den Islam angenommen durch seine Hände, durch das, was er gesagt hat, weil er den Menschen einfach kennengelernt hat. Und es war einfach eine Lüge, was die Leute gesagt haben. Natürlich, wenn ich klar mache, dass das Christentum eine Bid'a ist, die ganze Religion ist eine Bid'a, natürlich fühlt man sich dann angegriffen als Anhänger der Religion. Aber das heißt ja nicht, dass es falsch ist, was die Person sagt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Jazakallah khair. Jetzt sehen wir wieder was. Darf ich kurz aufheben, Leute? Dankeschön. Hallo? Ja, hallo? Hallo, guten Tag. Ja, morgens. Ja, kannst du, ja. 10? Doch, wollte ich ja. Ja, reicht eine Stunde? Reicht eine Stunde? Ja, gut, dann bin ich um 10 bei dir. Okay? Okay, wunderbar. Nee, nee. Ja, nee, nee. Ja. Ja, nicht so spät, aber um 10 ist gut morgen. Ja. Kannst mich ja um 9 anrufen. Kannst mich ja um 9 mal anrufen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, am besten doch mal anrufen. Ja. Okay. Okay, tschüss. Ja, gute Nacht. Nein, nein, nein, nein. Tschüss. Tschüss. Sag mir doch. Und also dass der Sinn des Gleichnisses ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala klar macht, was er von uns verlangt, und er lässt dadurch viele Menschen die Irre gehen und leitet damit viele recht, doch nur lässt er diejenigen die Irre gehen, die freveln, und dann beschreibt er die Freveler noch einmal und sagt, was meint er mit dem Freveln? Was ist der Frevel ist hier gemeint? Die Allahs Bund nach seiner Abmachung brechen und trennen, was Allah befohlen hat. Was brechen sie? Welche Abmachung brechen sie? Die Antwort auf diese Frage finden wir in Surat al-A'raf auf Seite 173. Das ist das große Abkommen, der große Vertrag, den die Menschheit eingegangen ist, bevor sie auf dieser Erde war, in dem Allah sagt: Und als dein Herr aus den Kindern Adams, im Vers 172, Surat al-A'raf, und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Rücken ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch sofort Allah Teilhaber zu und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun? Also der entscheidende Ausdruck ist hier, Seite Al-A'raf, Nummer 7. Nummer 7. Ayah 172. Also das Abkommen, Allah hat von den Kindern Adams ein Abkommen genommen, er hat ihnen gesagt, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Das haben sie versprochen. Ja? Und diesen Vertrag brechen diese Freveler, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht mehr als Herr anerkennen oder indem sie Allah subhanahu wa ta'ala Herren beiseite setzen. Beiseite gesellen. Und trennen, was Allah befohlen hat, darüber gibt es mehrere Sachen. Also entweder es wird gesagt, was trennen sie, was Allah befohlen hat, zu verbinden. Und zwar die Verwandtschaftsbande zum Beispiel. Hat Allah befohlen, dass man sie verbindet und die Menschen trennen. Es ist ein Frevel. Oder allgemeiner wurde gesagt, Silatul Qawl bil Amal, dass man die Aussage, die man getan hat, verbindet mit der Tat. Man hat den Vertrag eingegangen, den man bezeugt hat, und jetzt soll man es auch in die Tat umsetzen, diese Verbindung. Und manche haben gesagt, Silat At-Tasdiq bi kulli al-Anbiya. Denn sie haben an die Propheten alle vorher geglaubt, die Juden, alle vor Isa haben sie geglaubt, in Anführungsstrichen. Natürlich, in Wirklichkeit sind sie ungläubig gegen allen über. Ja? Und sie sollen eben diesen Propheten sallam, noch hinzufügen, ihn verbinden mit den anderen Propheten, ihren Glauben dadurch vervollständigen. Das ist auch eine Sache, die sie getrennt haben, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat, dass es verbunden werden soll. Und die auf der Erde Unheil stiften. Unheil stiften, haben wir gesagt, durch Kufr, durch Fusuq, durch die Maasi, also durch Unglauben, durch Frevel, durch Ungehorsamkeit Allah und seinem Gesandten gegenüber. Das ist Unheil stiften auf Erden. Allah und seinem Gesandten gegenüber ungehorsam zu sein. Und dann sagt er, das sind die Verlierer, das heißt, das sind die Bewohner der Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, wer die wahren Verlierer sind, auf Seite 460. Ich gehe mal aus von der Koran-Druck in Medina Munawwara. In Seite 460 in Surat Az-Zumar sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala im 15. Vers: Qul, innal khasirina, also sprich, die wahren Verlierer, die richtigen Verlierer, sind nicht diejenigen, also er will sagen, es sind nicht diejenigen, die meinetwegen Geld verloren haben in dieser Zeit, oder ein Haus verloren haben, oder ein Kind verloren haben, oder eine Frau verloren haben, oder einen Beruf oder sowas, sondern sprich, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst und ihre Familien am Tag der Auferstehung verlieren. Ala dhalika huwal khusran al-mubin. Sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Das ist die deutliche Niederlage. Sich selbst und die Familien. Weil die Familien in einen Weg gehen und er geht selbst in einen anderen Weg. Das ist der wahre Verlust. Denn im Diesseits kann man sich zwar verlieren, aber es ist nur bis zum Tod. Dann findet man sich vielleicht wieder. طيب جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا